Jesus Entfernung. Der Signal der Niederschlag des Lebenden für den Untergang am Artikel. Unvorstellbar ist Neuzeitverbrechen. Wir sind auf einer Reise voller Wahnsinn und Leid. Gezeichnete Kinder einer einst stolzen Nation. Im letzten Feldzug gegen einen perversen Zeitgeist. Saufen, feiern, Kurs und Noten. Neuzeit, Spaß, Gesellschaft. Aus Rumänien kommt der Nachschub. Minderjähriges Futter für die Kundschaft. Doch der Sommer klärt zu sicher auf. Steck ihn rein, steck ihn rein, steck ihn rein. Kinder bekommen Kinder. Das kann es doch nicht sein. Herzlich willkommen im Beerdigungsinstitut. Willkommen im Land der Hoffnungslosigkeit. Instinktus, Entfernung. Das Signal der Niederschlag des Lebenden für den Untergang am Artikel. Unvorstellbar ist Neuzeitverbrechen. Wir sind auf einer Reise voller Wahnsinn und Leid. Gezeichnete Kinder einer einst stolzen Nation. Im letzten Feldzug gegen einen perversen Zeitgeist. Abkehr vom biologischen Gesetz. Es liebt sich Mann und Mann. Aschwinger dürfen sogar Kinder hüten. Einfach nur Perversum, geisteskrank. Im sozialen Weltbruch treibt sich der Bruder mit der Schwester. Das Resultat, die Blutschande. Ein Bastard mit zwei Geschlechtern. Wir sind auf einer Reise voller Wahnsinn und Leid. Gezeichnete Kinder einer einst stolzen Nation. Im letzten Feldzug gegen einen perversen Zeitgeist. Unvorstellbares Neuzeitverbrechen. Wir sind auf einer Reise voller Wahnsinn und Leid. Gezeichnete Kinder einer einst stolzen Nation. Im letzten Feldzug gegen einen perversen Zeitgeist.